Vielleicht auch blieb die angekündigte Erschießung darum ohne jeden Eindruck auf mich, weil ich das schon einmal durchgekostet hatte und damals mit allem Grauen, das damit verknüpft ist. Aber Wiederholungen schwächen ab, selbst wenn es sich um wiederholte Todesurteile handelt. Einmal davongekommen, kommst du immer davon. Was auch das Motiv meiner schwachen Empfindung gegenüber der angedrohten Todesstrafe sein mochte, jedenfalls war es mir ganz ausgelaugter Kaffeesatz. »Haben Sie Hunger?«, fragte jetzt der Offizier. »Aber tüchtig, das können Sie mir glauben«, sagte ich. Der Offizier wurde über und über rot und fing an, laut zu lachen. »Sie haben Nerven«, sagte er unter Lachen. »Haben Sie geglaubt, ich scherze?« »Womit?«, fragte ich. »Doch nicht etwa mit dem angebotenen Essen. Das wäre mir gar nicht lieb.« »Nein«, antwortete der Leutnant und er wurde ein wenig ernster. »Mit dem Erschießen?« »Das habe ich so ernst genommen, wie Sie es meinten. Wortwörtlich. Wenn das in Ihrem Gesetz steht, dann müssen Sie das auch tun. Aber Sie haben doch auch gesagt, laut Gesetz innerhalb 24 Stunden. Jetzt ist doch erst eine Viertelstunde um und Sie denken doch nicht etwa, dass ich die übrigen 23 und dreiviertel Stunden hungere, nur des Erschießens wegen. Wenn Sie mich erschießen wollen, können Sie mir auch etwas Gutes zu essen geben. Das will ich Ihrem Staat denn doch nicht schenken.« »Sie sollen was Gutes zu essen haben. Werde ich anordnen. Sonntagsessen für Offiziere, Doppelportion.« »Da will ich doch sehen, was französische Offiziere sonntags essen.« Mich zu vernehmen oder mich nach meiner Seemannskarte zu fragen, hielt der Offizier für nicht nötig. Endlich hatte ich einmal einen Menschen getroffen, der nichts über meine Privatverhältnisse wissen wollte. Nicht einmal meine Taschen wurden durchsucht. Aber der Leutnant hatte recht. Wenn das Erschießen feststand, so lohnte es nicht die Mühe, Vernehmungen zu machen und Taschen durchzuwühlen. Das Resultat war ja immer dasselbe. Es dauerte eine gute Weile, ehe ich mein Essen bekam. Dann wurde ich in einen anderen Raum geführt, wo ein Tisch stand, der mit einer Tischdecke bedeckt war, auf der die Gerätschaften in verlockender Weise aufgestellt waren, die mir das Essen erleichtern und verschönern sollten. Es war nur für eine Person gedeckt, aber Teller, Gläser, Messer, Gabeln und Löffel waren in einer solchen Menge vorhanden, dass sie gut für 6 Personen reichen konnten. Meine Wachtposten waren inzwischen abgelöst worden. Ich hatte 2 neue bekommen. Einer stand jetzt an der Tür und einer hinter meinem Stuhl. Beide mit aufgepflanztem Bajonett, Gewehr bei Fuß. Draußen vor den Fenstern sah ich aber auch noch 2 auf- und ab patrouillieren, mit geschultertem Gewehr. Ehrenwachen. Sie brauchten keine Angst zu haben. Sie hätten ruhig in die Kantine Karten spielen gehen können, denn solange ich nicht das Sonntagsessen für Offiziere Doppelportion innerhalb meines Leders hatte, wäre ich nicht einen Schritt fortgegangen. Nach den vielen verschiedenen Messern, Gabeln, Löffelchen, großen Tellern, kleinen Tellern, Glastellerchen und großen und kleinen Wein- und Likörgläsern zu urteilen, die vor mir standen, musste ich ja etwas erwarten, wovon mich auch eine dreifache Todesstrafe nicht hätte verscheuchen können. Verglichen mit jenem Napf, in dem ich meine belgische Henkersmahlzeit vorgesetzt bekommen hatte, stand mir hier kein Kartoffelsalat mit Leberwurst bevor. Ich hatte nur eine einzige Sorge, und das war die, ob ich auch alles werde essen können, ob ich nicht irgendetwas werde liegen lassen müssen, das mir die letzte Stunde meines Daseins mit den Folterqualen bitterer Reue anfüllen könnte, weil ich unausgesetzt daran denken müsste, wie es nur möglich war, dass ich gerade das liegen ließ. Endlich wurde es 1 Uhr und endlich auch 1,5 Uhr. Und da tat sich die Tür auf und das Fest begann. Zum ersten Male in meinem Leben lernte ich erfahren, was für Barbaren wir sind und was für kultivierte Leute die Franzosen sind. Und ich erfuhr ferner, dass die Nahrungsmittel des Menschen nicht gekocht, gebraten, geschmort, geröstet oder gebacken werden dürfen, sondern dass sie zubereitet werden müssen. Und dass dieses Zubereiten eine Kunst ist. Ach nein, keine Kunst, es ist eine Gabe, die einem begnadeten und Auserlesenen in die Wiege gelegt wird, wodurch er Genie wird. Auf der Tuscaloosa war das Essen gut, vorzüglich. Aber nach dem Essen konnte ich immer sagen, was es gegeben hatte. Das konnte ich hier nicht. Was es hier gab und wie es schmeckte, Das war wie ein Gedicht, bei dem man träumt und bei dem man in Seligkeiten versinkt und, wenn man später gefragt wird, wovon handelt es denn, man zu seinem größten Erstaunen bekennen muss, dass man darauf nicht geachtet habe. Der Künstler, der dieses Gedicht geschaffen hatte, war für wahr ein großer Künstler. Er ließ kein Gefühl der Reue übrig gebliebener Verszeilen wegen in mir zurück. Jedes Gericht war so sorgfältig abgewogen und abgeschätzt in allen seinen Nähr- und Genusswerten, dass man kein Gabelspitzchen voll übrig ließ, den nächsten Gang mit erhöhtem Genuss erwartete und, wenn er kam, mit Fanfaren zu begrüßen gedachte. Dieses Fest dauerte etwa 1¼ Stunden oder mehr. Es hätte dauern können 4 Stunden lang und ich hätte nichts übrig gelassen. Immer wieder kam noch ein solcher Bissen, dann noch ein solcher Happen, dann wieder eine solche kandierte Frucht, dann wieder eine Creme und nach jedem Gang wollte man einen weiteren sehen. Als aber dann endlich alles vorüber war, Schönes geht ja viel schneller zu Ende als Trübes, als auch alle die Liköre, Weine, Weinchen und Tröpfelchen den Weg aller guten Tropfen gegangen waren, als endlich der Kaffee, süß wie ein Mädel am ersten Abend, heiß wie sie am 7. und schwarz wie die Flüche der Mutter, wenn sie es erfährt, vorüber war, fühlte ich mich aufgefüllt wie ein Sack. Aber ich fühlte mich wohlig und paradiesisch satt mit einer leisen, zart angedeuteten Sehnsucht auf das Abendessen. Meine Herren, das war ein Essen. Das nenne ich Kunstwerk. Dafür lasse ich mich jeden Tag 2-mal mit Freuden erschießen. Ich rauchte eine Importe, aus der ich alle Düfte und Sonnentänze Westindiens sog. Dann legte ich mich auf das Feldbett, das in dem Raume stand, und sah den blauen Wolken nach. Oh, wie ist das Leben schön! Wunderschön! So schön, dass man sich mit einem dankbaren Lächeln auf den Lippen erschießen lässt, ohne durch Murren oder Wimmern die Harmonie des Lebens zu stören. 15. Einige Stunden waren vergangen, als der Leutnant hereinkam. Ich stand auf, aber er sagte mir, dass ich nur ruhig liegen bleiben möge. Er wolle mir nur mitteilen, dass der Kommandant nicht erst morgen Abend zurückkommen werde, wie er angesagt hätte, sondern schon morgen früh, also vor Ablauf meiner 24 Stunden. Er habe dadurch die Möglichkeit, die Angelegenheit dem Kommandeur selbst zu übertragen. Freilich, fügte er hinzu, an Ihrem Schicksal ändert das nichts. Das Kriegsgesetz ist hier sehr eindeutig und lässt keine Lücke offen. »Der Krieg ist doch aber längst vorbei, Mr. Leutnant«, sagte ich. »Gewiss, aber wir befinden uns hier im Kriegszustand. Unsere Grenzforts haben ihre Reglements nicht um einen Punkt geändert. Die spanische Grenze wird wegen der bedrohlichen Verhältnisse in unserer nordafrikanischen Kolonie vom Kriegsministerium als Gefahrenzone bezeichnet.« Mich interessierte das sehr wenig, was er mir über Gefahrenzonen und Reglements erzählte. Was kümmerte mich denn die französische Politik? Mich interessierte nach meinem gesunden Mittagsschlaf ganz etwas anderes, und das wollte ich ihn auch gleich wissen lassen. Er wollte gehen, sah mich aber noch an und fragte dann lächelnd, »Ich hoffe, Sie fühlen sich den Umständen entsprechend wohl. Ist Ihnen das Essen bekommen?« »Ja, danke.« »Nein, ich konnte es nicht ungesagt lassen. Verzeihen Sie, Herr Leutnant, bekomme ich auch wieder Abendessen?« »Natürlich. Glauben Sie denn, wir lassen Sie verhungern? Selbst wenn Sie auch ein Bosch sind, verhungern lassen wir Sie doch nicht. In wenigen Minuten bekommen Sie Ihren Kaffee.« Ich druckste ein wenig, man möchte doch gegen seinen Gastgeber nicht unhöflich sein, aber schied, was braucht ein zum Tode Verurteilter noch länger höflich zu sein? »Entschuldigen Sie, Herr Leutnant, bekomme ich wieder Offiziersessen? Doppelportion?« »Selbstverständlich. Was dachten Sie denn? Das ist in der Verordnung. Es ist Ihr letzter Tag. Wir werden Sie doch nicht mit einem schlechten Andenken an unser Fort hinwegschicken.« »Seien Sie unbesorgt, Herr Leutnant. Ich behalte das Fort in gutem Andenken. Sie können mich ruhig erschießen. Nur nicht gerade in dem Augenblick, wo das Offiziersessen Doppelportion auf dem Tisch steht. Das wäre eine barbarische Handlung, die ich Ihnen nie vergessen würde und die ich oben auch gleich bei meiner Ankunft melden müsste.« Eine Weile sah mich der Offizier an, als hätte er mich nicht richtig verstanden. Es war ja auch nicht so leicht, sich aus meinem Brocken klarzumachen, was ich meinte. Aber plötzlich begriff und verstand er. Und da lachte er so, dass er zum Tisch kommen musste, um sich festzuhalten. Die beiden Soldaten hatten wohl etwas verstanden, jedoch den wahren Sinn nicht begriffen. Sie standen starr da wie Puppen, aber von dem Lachen ihres Leutnants wurden sie schließlich doch angesteckt und lachten mit, ohne zu wissen, worum es ging und wer die Kosten dieses Lachens trug. Der Kommandeur kam sehr früh zurück. Um 7 Uhr morgens wurde ich ihm vorgeführt. »Haben Sie denn die Schilder nicht gesehen?« »Was für Schilder?« »Nun, jene Schilder, auf denen geschrieben steht, dass dies hier militärisches Gebiet ist und dass, wer innerhalb dieses Gebietes angetroffen wird, nach Kriegsrecht behandelt wird. Das bedeutet, dass Sie ohne Gerichtsverhandlung zum Tode verurteilt sind und erschossen werden.« »Das weiß ich bereits.« »Also, die Schilder haben Sie nicht gesehen?« »Nein. Und wenn ich sie gesehen habe, so habe ich nicht darauf geachtet. Ich kann auch gar nicht lesen, was darauf steht. Lesen kann ich es zwar, aber nicht verstehen.« »Sie sind Holländer, nicht wahr?« »Nein, ich bin ein Bosch.« »Wenn ich gesagt hätte, ich bin der Teufel und komme soeben auf direktem Wege aus der Hölle, um den Kommandanten persönlich abzuholen, er hätte kein erstaunteres Gesicht machen können.« »Ich habe geglaubt, Sie seien Holländer.« »Sie sind Offizier in der deutschen Armee oder sind es wenigstens gewesen, nicht wahr?« »Nein, ich war nie Soldat in der deutschen Armee.« »Warum nicht?« »Ich bin ein CO, ein Mann, der die ganze Zeit, während der Krieg dauerte, im Gefängnis saß.« »Wegen Spionage?« »Nein, weil die Deutschen glaubten, ich würde den Krieg nicht erlauben. Und da hatten sie solche Angst, dass sie mich und noch ein 50 Leute, die den Krieg auch nicht erlauben wollten, ins Gefängnis steckten.« »Da hätten Sie und das 50 Ihrer Mitgefangenen den Krieg also verhindern können?« »Wenigstens die Boschs glaubten das von mir. Vorher hatte ich nicht gewusst, dass ich ein so starker Mann bin. Aber dann erfuhr ich es, weil sie mich ja sonst nicht hätten einzusperren brauchen.« »In welchem Festungsgefängnis haben Sie denn da gesessen?« »In Südfalen.« »In welcher Stadt?« »In Deutschenburg.« »Den Ort habe ich nie gehört.« »Ja, da wird nur wenig davon gesprochen. Das ist eine ganz geheime Festung, die sogar die Boschs selber nicht kennen.« Der Kommandant wandte sich nun an den Leutnant. »Wussten Sie, dass der Mann ein Deutscher ist?« »Jawohl, er hat es mir sofort gesagt.« »Sofort gesagt, ohne erst Ausflüchte zu machen?« »Jawohl.« »Hat er einen fotografischen Apparat gehabt? Karten, Bilder, Zeichnungen, Pläne oder etwas derart?« »Nein, offen nicht. Ich habe ihn nicht durchsuchen lassen. Er war immer unter Aufsicht und konnte nichts verbergen.« »Richtig gehandelt. Wir werden sehen, was er hat.« Nun kamen 2 Korporale und die durchsuchten mich. Aber sie hatten kein Glück. Alles, was sie fanden, waren ein paar Franken, ein zerrissenes Taschentuch, ein kleines Kämmchen und ein Stück Seife. Die Seife trug ich bei mir als Legitimation, dass ich einer zivilisierten Rasse angehöre, denn an meinem Äußeren hätte man das nicht immer erkennen können. Und eine Legitimation musste ich ja schließlich doch wohl haben. »Schneiden Sie die Seife auf«, wurde dem Korporal angeordnet. Aber auch inwendig war nichts anderes als Seife. Der Kommandant hatte offenbar geglaubt, dass innen Schokolade wäre. Dann musste ich Stiefel und Strümpfe ausziehen und die Sohlen meiner Stiefel wurden durchsucht. Aber wenn schon alle die vielen Polizisten das nicht gefunden hatten, was die Leute alle gern von mir haben wollten, und die hatten doch auch gut verstanden, wie durchsucht werden muss, so fanden es die Korporale noch viel weniger. »Wenn die Leute doch nur sagen wollten, was sie immer suchen, dann würde ich ihnen ja gerne sagen, ob ich es habe oder nicht. Dann könnten sie sich die Mühe sparen. Freilich, dann hätten sie wieder keine Arbeit.« »Es muss ein sehr wertvolles Ding sein, was die in allen Ländern in meinen Taschen suchen. Vielleicht die Pläne einer verschütteten Goldmine oder eines versandeten Diamantenfeldes?« Der Kommandant verriet sich beinahe, denn er sprach schon von Plänen, aber rasch fiel ihm ein, dass er das große, tiefe Geheimnis, das nur Cops und Soldaten wissen dürfen, nicht verraten darf. »Ich verstehe nur eins nicht«, wandte sich der Kommandant wieder an den Leutnant, »wie es möglich war, dass er die Posten an den Außenwerken passieren konnte, ohne gesehen zu werden und ohne aufgehalten zu werden. Um diese Stunde ist nur wenig Verkehr auf den zuführenden Straßen. Ich hatte dem Befehl des Herrn Kommandanten Folge leistend, für die Zeit Exerzieren in einem gegenüberliegenden Werk angeordnet und es blieben hier nur Patrouillen zurück, die an den Straßen die Zugänge zu beobachten haben. Er ist dann sicher zwischen zwei Patrouillen durchgeschlüpft. Wenn ich mir erlauben darf, möchte ich aus dieser Erfahrung heraus dem Herrn Kommandanten den Vorschlag unterbreiten, die Übungen nur in Drittelformationsstärke abzuhalten, um die Wachen nicht zu schwächen. Wir glaubten, es sei keine Annäherung möglich. Ich hatte mich an die gegebenen Vorschriften zu halten, deren Lücken ich, wie Sie sich wohl erinnern, rapportiert habe. Ich habe nun eine starke Stellung, unseren Entwurf durchzudrücken. Das ist etwas wert. Meinen Sie nicht? Was mich das eigentlich anging, welchen Entwurf Sie für besser hielten. Warum Sie nur das alles in meiner Gegenwart ausmachten. Aber warum sollten Sie auch ein Blatt vor den Mund nehmen, vor einem Toten? »Wo kommen Sie denn her?«, fragte mich nun der Kommandant. »Von Limoges.« »Wo sind Sie denn über die Grenze gegangen?« »In Straßburg.« »In Straßburg? Das liegt doch gar nicht an der Grenze.« »Ich meine, da, wo die amerikanischen Truppen liegen.« »Sie meinen im Moselgebiet? Dann sind Sie also im Saargebiet herübergekommen.« »Ja, das wollte ich sagen. Ich habe Straßburg mit Saarsburg verwechselt.« »Was haben Sie denn hier die ganze Zeit in Frankreich gemacht? Herumgebettelt?« »Nein, ich habe gearbeitet, bei Bauern. Und wenn ich wieder ein wenig Geld hatte, habe ich mir eine Fahrkarte gekauft und bin wieder ein Stück weitergefahren, bis ich wieder bei einem Bauern arbeitete und wieder eine Fahrkarte kaufen konnte.« »Wo wollten Sie denn jetzt hin?« »Nach Spanien.« »Was wollen Sie denn in Spanien?« »Sehen Sie, Herr Kommandeur, nun kommt bald der Winter.« Und ich habe kein Feuerungsmaterial angespart. Da habe ich denn gedacht, ich gehe besser bei Zeiten nach Spanien. Da ist es auch im Winter schön warm und da braucht man kein Feuerungsmaterial. Da kann man sich ruhig in die Sonne setzen und den ganzen Tag Apfelsinen und Weintrauben essen. Die wachsen da ja wild im Chausseegraben. Man braucht sie nur abzupflücken und die Leute sind froh, wenn man sie abpflückt, weil das für die Spanier nur Unkraut ist, das sie nicht haben wollen. Also nach Spanien wollen sie. Wollte ich. Jetzt geht es ja nicht mehr. Warum? Weil ich doch erschossen werde. Wenn ich Sie jetzt nicht erschießen lasse und Ihnen sage, Sie gehen auf dem schnellsten Wege zurück nach Deutschland und Sie können frei gehen unter der Bedingung, dass Sie sofort nach Deutschland zurückkehren, würden Sie mir das versprechen? Nein. Nein? Er sah den Leutnant merkwürdig an. »Lieber erschießen. Nach Deutschland gehe ich nicht. Ich habe mir vorgenommen, nach Spanien zu gehen und ich gehe nach Spanien und nirgendwo anders hin. Wenn ich wohin gehen will, gehe ich dahin. Wenn ich erschossen werde, kann ich nicht hingehen. Spanien oder den Tod. Nun können Sie mit mir machen, was Sie wollen.« Darauf sagte der Kommandant, »Sie werden jetzt sofort unter Bedeckung nahe der Grenze gebracht. Von dort begeben Sie sich in einer Weise, die Ihnen am besten zusagt, so weit wie möglich hinein in Spanien. Nebenbei bemerkt, Seemann, Barcelona ist ein sehr großer Hafen, wo ständig Seeleute verlangt werden. Ich brauche Sie wohl nicht noch ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn Sie je wieder hier in der Nähe, auch wenn es nicht auf rein militärischem Gebiete ist, gesehen werden sollten, dass dann keine Frage mehr besteht, in welcher Form sich Ihr Schicksal innerhalb der nächsten 2 Stunden nach dem Ergreifen gestaltet. Haben Sie genau verstanden, was ich damit meine?« »Jawohl, Herr Kommandant.« »Gut. Das ist alles. Sie gehen sofort.« Ich blieb aber stehen und trat von einem Fuß auf den anderen. »Noch was?« fragte der Kommandant. »Darf ich eine Frage an den Herrn Leutnant richten?« Nicht nur der Kommandant schien zu erstarren, sondern erst recht der Leutnant. Der Kommandant warf einen Blick auf den Leutnant, als ob er ihn schon vor dem Kriegsgericht sehe. Er vermutete richtig. Der Leutnant war in der Tat im Bunde mit mir. »Richten Sie Ihre Frage an den Herrn Leutnant.« »Verzeihen, der Herr Leutnant, ich habe noch nicht gefrühstückt.« Der Kommandant und der Leutnant platzten in ein schallendes Gelächter aus und der Kommandant brüllte rüber zum Leutnant, »Nun ist wohl kein Zweifel mehr, dass der Mann unverdächtig ist.« »Der Zweifel war mir gestern schon geschwunden«, sagte der Leutnant, »als ich ihn fragte, ob er Hunger habe.« Gut, Sie sollen ein Frühstück haben, sagte der Kommandant noch immer lachend. Aber ich hatte immer noch etwas auf dem Herzen. Herr Leutnant, da es doch schon mein letztes Essen, sozusagen mein Abschiedsessen ist, darf ich um Offiziersfrühstück Doppelportion bitten? Ich möchte doch das Fort so gern in einem recht guten Andenken behalten. Der Kommandant und der Leutnant brüllten vor Lachen, dass das ganze Fort zu erzittern schien. Und unter seinem bärenhaften Lachen schrie der Kommandant die Worte hervor, die er nur mühselig in Reihe halten konnte, weil sie immer wieder von seinem schreienden, brüllenden Lachen abgehackt wurden. Das ist der echte verhungerte Bosch. Wenn er schon am Ersaufen ist, wenn ihm schon der Strick um den Hals gelegt ist, will er erst noch essen und essen und nochmal essen. Diese verfressene Teufelsbrut kriegen wir nie unter. Ich hoffe, dass die Boches für diese gute Meinung, die ich zwei französischen Offizieren über sie eingeflößt habe, mir ein anständiges Denkmal errichten werden. Nur nicht in der Siegesallee. Dann lieber nicht. Da würde ich den schlechten Geschmack im Munde nie los und unzulängliche Revolutionen würden mir als Gespenster erscheinen. 16. Zwei Mann mit aufgepflanztem Seitengewehr begleiteten mich. So wanderte ich in das sonnige Spanien ein, mit allen militärischen Ehren. Die Soldaten brachten mich zur Grenzwache und dort wurde ich den spanischen Grenzbeamten übergeben. »Papiere hat er keine«, sagte der mich begleitende Korporal. »Es alemán?«, fragte der Spanier. »Sí, señor«, sagte ich. »Seien Sie willkommen«, antwortete darauf der Spanier. Und zu dem Korporal sagte er, es sei gut, er würde mich hier behalten. Der Korporal sah nach seiner Uhr und schrieb dann etwas auf einen Rapportzettel. Dann machten die beiden Soldaten kehrt und zogen ab. Goodbye, France. Die Grenze Frankreichs entschwand meinen Blicken. Der spanische Beamte schleifte mich nun gleich in die Wachstube, wo ich von allen Beamten sofort umringt wurde, die mir alle die Hand schüttelten und mich umarmten. Einer wollte mich sogar auf die Backen küssen. »Mach Krieg mit dem Amerikaner und du findest keinen besseren Freund auf der ganzen Erde als den Spanier.« Hätten sie gewusst, wer ich bin, dass ich ihnen Kuba und die Philippinen abgenommen und manches andere zugefügt habe, würden sie mich zwar nicht erschlagen und sie würden mich auch nicht zurückgeschickt haben in jenes Fleckchen, wo ich mich nie wieder sehen lassen durfte, aber sie wären kühl gewesen wie nasse Jacken und gleichgültig wie altes Bettstroh. Erst kriegte ich einmal Wein eingeschenkt, dann gab es Eier und feinen Käse, dann gab es zu rauchen und wieder Wein zu trinken und wieder Eier und feinen Käse. Und dann wurde mir gesagt, nun gäbe es bald Mittagessen. Die Beamten, die draußen im Dienst waren, kamen nach und nach herein. Und nun ging keiner mehr hinaus. Ganze Schmugglerzüge hätten jetzt kommen können, das wäre ihnen ganz gleichgültig gewesen. Hier war ein Deutscher und dem hatte man zu zeigen, was man von Deutschland und den Deutschen dachte. Und um das auch ganz genau zu zeigen, wurde ihm zu Ehren aller Dienst eingestellt. Äußerlich betrachtet war ich kein glorreiches Beispiel des so sauberen und adretten deutschen Landes und seiner so frisch gewaschenen und adretten Bewohner. Seit meine Tuscaloosa abgesegelt war, hatte ich weder meinen Anzug noch meine Stiefel noch meinen Hut gewechselt, und meine Wäsche sah so aus, wie sie eben aussehen kann, wenn man sie an Bächen und Flüssen, an denen man vorüberkommt, mit mehr oder weniger Seife, mehr oder weniger sorgfältig wäscht, dann auf einen Strauch hängt, selbst ein Bad nimmt und endlich so lange wartet, bis die Wäsche wieder trocken ist oder bis man sie noch nass anziehen muss, weil es zu regnen anfängt. Mein Aussehen schien aber der beste Beweis für sie zu sein, dass ich direkt ohne Aufenthalt von Deutschland kam. So hatten sie sich vorgestellt, wie ein Deutscher, der den Krieg verloren hat, den die Amerikaner bis aufs Hemd ausgeplündert und die Engländer ausgehungert haben, aussehen müsse. Und meine Erscheinung deckte sich mit ihren Vorstellungen so vollkommen, dass, wenn ich gesagt hätte, ich bin Amerikaner, sie mich für einen unverschämten Lügner angesehen hätten, der sie zum Narren halten wolle. Dass jemand, der direkt ohne Aufenthalt aus Deutschland kommt, einen entsetzlichen Hunger haben muss, der sich nicht innerhalb 5 Jahren stillen lässt, war ihnen klar. Beim Mittagessen bekam ich so viel aufgehäuft, dass ich die 5 Jahre Hungerns ohne Mühe einholen konnte. Dann brachte einer ein Hemd, einer Stiefel, einer einen Hut, einer ein halbes Dutzend Strümpfe, einer Taschentücher, einer Kragen, einer seidene Schlipse, einer eine Hose, einer eine Jacke und so ging das in einem fort. Ich musste alles annehmen und musste alles, was ich bis jetzt besessen hatte, fortwerfen. Nachmittags wurde Karten gespielt. Diese Karten kannte ich nicht, aber sie lehrten es mich und ich spielte bald so gut, dass ich ihnen ein hübsches Sümmchen abgewann, was sie sehr erfreute und sie veranlasste, immer weiter zu spielen. Durch diese Station war noch nie ein Deutscher gekommen und deshalb wurde ich als Vertreter, als der erste echte Vertreter jenes hier so sehr beliebten Volkes entsprechend gefeiert.